Abschnitt 10 Aus Melete von Caroline von Günderode. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Orphisches Lied. Höre mich, Phoibos Apoll, du, der auf bläuligem Bogen siegreich schreitet herauf an wölbichter Feste des Himmels, spendend die heilige Helle der wolkenerzeugenden Erde, leuchtend Okeanos hin zur Tiefe des felsichten Bettes. Höre mich, Liebling des Zeus, sieh gnädig auf deinen Geweihten. Sei im Gesang mir gewärtig und lasse der goldenen Leierseiten mir klingen wie dir, wenn mit siegender Lippe du singest Pythons des schrecklichen Fall, dem Chore melodischer Musen, oder im Liede besingst fern treffende Pfeile des Bogens. Also, o Phoibos Apoll, lass von begeistertem Munde strömen mir wogende Rhythmen des sinnebeherrschenden Wohllauts, dass ich der Wald mit beseele, die Dryas des Baumes mir lausche, schlängelnde Ströme mir folgen und reißende Tiere unschädlich schmeichelnd zu mir sich gesellen. Vor allem, erzeugter Kronions, gib des Gesanges herrschende Kraft, die drunten gewaltig Aes den König bewege des Landes am stygischen Strome. Leere, vergessene Schmerzen mich wecken im Busen der Göttin, die ein zu strenges Gebot dem düsteren Herrscher vermählet, dass sie erbarmend sich zeige dem Schwestergeschick der Geliebten. Wieder ihr gönne zu schauen des Tages sonnige Klarheit, deines unsterblichen Hauptes fern leuchtende Strahlen, o Phoibos. Ende von Abschnitt 10. Gelesen von Alice Stein.